Udah bang, jangan nangis ya, nyanyi aja yuk. Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung. Yuk, bang.